Ich bin nicht infiziert. Ich bin nicht infiziert. Bitte. Nichts ist so gelaufen, wie es sollte. Früher sagte man, wenn einen etwas nichts anging, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn in China heute ein Sack Reis umfällt, dann erschüttert das den ganzen Planeten. Und wenn in China jemand niest, dann bekommen die Menschen in der Bronx von New York, im Wedding von Berlin, im Raval von Barcelona, in den Vororten von Paris eine Lungenentzündung, an der Tausende sterben. Jemand niest in der U-Bahn und alles rennt raus. Jemand niest auf einer NATO-Konferenz und der Oberbefehlshaber und seine Generäle fliehen und schließen sich in ihren Häusern ein. An der Front des jetzigen Virenkrieges stehen nun aber mutige Soldatinnen und Soldaten und kämpfen. Es sind die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, die Ärztinnen und Ärzte, die Transportfahrerinnen und Fahrer. Gestern noch hat man sie wie Lohnparias behandelt, mit prekären Arbeitsverträgen und Lohnkürzungen missachtet und abgetan. Und jetzt sind sie es, die den Virenkrieg mitentscheiden werden, unsere wertvollsten Kämpferinnen und Kämpfer. Und zusammen mit all den Kassiererinnen in den Läden und Supermärkten, all den Transportfahrerinnen und Fahrern, den Fabrikarbeiterinnen in der Lebensmittelindustrie. Jetzt, in diesem globalen Virenkrieg, zeigt sich, von wem die Wirtschaft eigentlich getragen wird, wer den Laden eigentlich in Schwung hält, der Niedriglohnsektor und das zusammengekürzte öffentliche Gesundheitswesen. Willkommen im Niemandsland. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Es ist Montag, der 30. März 2020. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu einem neuen, dieses Mal recht traurigen Niemandsland. Wir trauern mittlerweile hier in Spanien um über 5000 Tote, die das Coronavirus dahingerafft hat. Die spanische Regierung verschärfte am vergangenen Samstag die Ausgangsbeschränkungen. 14 Tage sollen alle Arbeitnehmer in nicht lebenswichtigen Unternehmen, so heißt es wörtlich, zu Hause bleiben. Neben Italien ist Spanien mit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat im Kampf gegen das Coronavirus eine weitere Verschärfung der bereits seit 2 Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Ab dem heutigen Montag sollen alle Arbeitnehmer, die keine unbedingt notwendigen Arbeiten verrichten, 2 Wochen lang zu Hause bleiben. Das erklärte der Regierungschef in einer Fernsehansprache an sein Volk. Nur die dringend notwendigen Tätigkeiten dürfen weiter ausgeübt werden. Dazu zählen etwa Jobs in Lebensmittelgeschäften oder Supermärkten. Welche Wirtschaftszweige genau von dem Zwangsurlaub betroffen sind, sagte Sánchez vorerst jedoch noch nicht. Das Gehalt werde den Arbeitnehmern, die unter die Verordnung fallen, in dieser Zeit weitergezahlt. Die nicht geleisteten Arbeitsstunden können sie später schrittweise nachholen. Mit den weiteren Beschränkungen für Arbeitnehmer will die Regierung die Bewegung im Land noch weiter verringern. Spanien nähere sich dem Scheitelpunkt der Welle und dürfe nun nicht unachtsam sein, das sagte Sánchez. Er forderte außerdem mehr europäische Solidarität. Europa steht auf dem Spiel, sagte der Regierungschef. Und weiter sagte er, was sollen die Bürger denken, wenn wir im kritischsten Moment Europas seit dem Zweiten Weltkrieg nicht alles aufwenden, um die Gesundheit der Bürger und die wirtschaftliche Zukunft der Unternehmen zu schützen? Seit dem Inkrafttreten des Alarmzustands am 15. März durften Angestellte und Selbstständige trotz Ausgangsbeschränkungen weiter in ihre Büros gehen. Jedoch war die Bevölkerung aufgefordert, so viel wie möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Die Bevölkerung darf bereits seit 2 Wochen nur noch in Ausnahmefällen aus dem Haus, so etwa zum Einkaufen und nur alleine. Spazieren gehen oder Sport im Freien sind in Spanien derzeit nicht erlaubt. Die Regierung hatte zuletzt beschlossen, das ursprünglich für 15 Tage geplante Ausgehverbot bis zum 11. April zu verlängern. In Spanien stehen wir vor den schwersten Stunden. Das Virus trifft uns mit erbarmungsloser Gewalt, betonte Sánchez.

Das ist das würdigste Ende, das sie für ihr Werk hätte finden können, erklärten die Künstler. Das Fest der Fallas, Las Fallas, das Valencia, normalerweise zu San José, am 19. März in ein Meer aus Flammen und Feuerwerk verwandelt, hunderttausende Besucher in die Stadt bringt und zig Millionen Euro in die Kassen der Hotels, Kneipen und Geschäfte spült, war aus Angst vor dem Coronavirus auf Mitte Juli verschoben worden. Während die anderen Künstler ihre Figuren abbauten und einlagerten, wollten die Schöpfer der Frau mit Maske mit dem Titel «A short también passará», das geht auch vorüber, nicht warten. Sie übergaben ihr Werk bei Nacht und Nebel den Flammen. Das Bild ging durch die Presse. Mit der Absage der Fallas wurde allen klar. Die Krankheit verläuft rasant. Mittlerweile herrscht Ausgangssperre im ganzen Land und damit Reiseverbot für Einheimische. Die Grenzen für Nicht-Spanier sind geschlossen. Tausende Touristen, die Jahr für Jahr mit ihren Wohnmobilen auf den Campingplätzen an der Mittelmeerküste überwintern, wurden aufgefordert, die Zelte abzubrechen, bevor die Plätze schließen mussten, so auch Hotels und Pensionen. Die Ausgangssperre und damit die staatlich verordnete Schließung aller Hotels wurde nach den ersten zwei Wochen erst einmal bis zum 11. April verlängert. Bleibt die Frage, ob die Menschen nach der Krise noch Geld haben, um es für Abendessen und Musik auszugeben. Denn auf den Balearen macht der Tourismus, wie auch auf den Kanaren oder den Regionen entlang des Mittelmeers, rund 35% des regionalen Bruttoinlandsproduktes BIP aus. Insgesamt arbeiten auf den Inseln in der Hochsaison um die 190.000 Menschen in der Branche. Hinzu kommen die indirekten Arbeitsplätze. Letztendlich lebt jeder irgendwie vom Geld, das die Urlauber auf den Inseln lassen. 8 von 10 Unternehmen auf den Balearen werden wohl Mitarbeiter entlassen oder sie, wie ein Manager erzählte, vorübergehend zum Arbeitsamt schicken müssen. Vor dem Ausnahmezustand dachte ich, das war's, sagte ein Hotelier. Mittlerweile hat er wieder etwas Mut gefasst, denn die Regierung in Madrid hat ein Hilfsprogramm aufgelegt. 200 Milliarden Euro will der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez für wirtschaftliche und soziale Hilfsprogramme mobilisieren. Von Zuschüssen über Bürgschaften ist alles dabei. Die Herausforderung ist groß. Wenn der erneute Normalzustand 6 Monate auf sich warten lässt, dann könnten, so die Schätzungen der Unternehmerverbände, allein in der Tourismusbranche 62 Milliarden der 158 Milliarden Euro, die sie 2020 zum BIP beitragen sollte, verloren gehen. Das Geschäft mit den Urlaubern und Reisenden stellt über 12% des spanischen BIP und knapp 13% der Arbeitsplätze. Mindestens 500.000 Menschen werden wohl allein im Tourismus in der laufenden Saison ihren Job verlieren. Die Wachstumsrate von 1,6%, mit der Internationale Währungsfonds für 2020 in Spanien rechnete, ist Geschichte. Fehlende Urlauber und Ausfälle in heimischem Konsum werden sich stark bemerkbar machen. So eine Krise haben wir noch nie erlebt, erklärte José Luis Zoreda de la Rosa, der stellvertretende Vorsitzende von Exceltur, einem Verband, der 28 Großunternehmen aus der Tourismusbranche umfasst, gegenüber dem spanischen Rundfunk RTVE. Insgesamt gibt es in Spanien 14.600 Hotels und rund 800 Campingplätze. Hinzu kommen tausende Unternehmen aller Art, die ihre Dienstleistungen den Urlaubern anbieten. 200 Milliarden Euro für die gesamte spanische Wirtschaft und zur Milderung von persönlichen Notlagen bei einer Bevölkerung von 47 Millionen klingt da plötzlich gar nicht mehr so viel. Die CD-Neuvorstellung im Niemandsland. Hier vor mir auf dem Niemandsland-Plattentisch liegt das neue Album von Dota Kehr. Es heißt Kaleko und ist auf dem Kleingeld-Prinzessin-Records-Label erschienen. Dota nannte sich ja früher selber die Kleingeld-Prinzessin und tingelte da durch Berliner Kneipen und die U-Bahn und auf interessanten Szeneorten in Berlin, Kreuzberg und anderswo. Gut, für ihr neues Album verwendet Dota Kehr erstmals also keine selbstgeschriebenen Texte, sondern die Lyrik von Mascha Kaleko. Die Dichterin schuf ihre innige, bisweilen ironische Großstadtpoesie in den 1920er und 30er Jahren in Berlin, bevor sie als deutsche Jüdin nach New York emigrieren musste. Für ihre einfühlsamen Vertonungen der Gedichte hat sich Dota Kehr Duettpartner ins Studio geholt. Neben jungen Liedermacherkollegen auch die Altmeister Hannes Wader und Konstantin Wecker. Für den jazzigen Sound sorgen ihre Bandkollegen Jonas Hauer, Jan Rohrbach und Janis Görlich. Letzterer hat 3 instrumentale Zwischenspiele für das Album komponiert. Hatten wir eingangs schon das Lied »Keine Zeit« aus diesem Album gespielt, so wollen wir jetzt ihr Duett mit Hannes Wader hören. Dota und Hannes Wader. Du kamst nur um einige Jahre zu spät und ich konnte so lange nicht warten. Alle Blumen, die ich dich zu grüßen gesät, sind verwelkt nun in meinem Garten. Tag um Tag, Jahr um Jahr habe ich nach dir gespäht, doch da warst du auf endlosen Fahrten. Meine Sehnsucht verstummte, mein Lied ist verweht und nun kommst du um einige Jahre zu spät. Denn ich konnte so lange nicht warten. Ich konnte so lange nicht warten. Sag, wo warst du, als Frühling im Lande noch war, als das Glück vor den Toren noch stand, als die Tage voll Licht und die Nächte so klar. Sag, wo warst du, als ich vor 20 noch war und frei war mein Herz. Sieh, nun ist meine Liebe erloschen und müd, wie die Sonne im Herbst, die nur scheint und nicht glüht, und es silbert mein goldenes Haar. Lass dein Boot fest am Ufer, an dem es nun steht, denn nun kommst du um einige Jahre zu spät, und es wird nie mehr so, wie es war. Es wird nie mehr so, wie es war. Es wird nie mehr so, wie es war. Es wird nie mehr so, wie es war. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Congratulations, Kontrabanda and Niemandsland. Die Lektüre zum Ausgangsverbot. Zum Confinamiento. Da haben wir zuerst einmal Giovanni Boccaccio, das Decameron, 1349 bis 1353 geschrieben. 7 Frauen und 3 Männer fliehen vor der Pest in ein Landhaus nahe Florenz. So grausam zu Anfang die Schilderungen sind, so unterhaltsam sind die folgenden 100 Novellen. Um sich die Zeit zu vertreiben, bestimmt jeder der Geflohenen für einen Tag ein Thema, zu dem jeder eine Geschichte zum Besten geben muss. Fein oder derb, tragisch oder komisch, es entfaltet sich ein ganzes Welttheater. Das nächste Buch zum Confinamiento ist von Daniel Defoe, Die Pest zu London von 1722. In einer Mischung aus schriftlichen Quellen, Augenzeugenbericht und Roman beschreibt Daniel Defoe die Ereignisse während der großen Pest in London. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre alt und wurde damals zur Sicherheit aufs Land gebracht. Defoe beschreibt eine Stadt im Ausnahmezustand. Hysterie, Aberglaube, Arbeitslosigkeit, Plündereien und Betrug bringt die Ausnahmesituation hervor. Nächste Lektüre zum Confinamiento ist Die Pest von Albert Camus von 1947. In Camus' Die Pest schildert die Hauptfigur, der Arzt Bernard Rieu, wie zunächst nur einige Ratten, dann jedoch viele tausende Bürger der algerischen Hafenstadt Oran an der Pest sterben. Jeder nimmt den Kampf gegen den schwarzen Tod anders in Angriff. Am Ende trifft es jedoch jeden, sowohl unschuldige Kinder als auch skrupellose Menschen. Das nächste Buch ist von Andrzej Cipiorski, Eine Messe für die Stadt Arras von 1971. Basierend auf historischen Ereignissen schildert dieser Roman, wie Bürger an der Pest verzweifeln, dem religiösen Fanatismus verfallen und jegliche Moral verlieren. Cipiorski selbst überlebte den Überfall auf Polen im Zweiten Weltkrieg, den Warschauer Aufstand und das KZ Sachsenhausen. Auch wenn nicht explizit darauf hingewiesen, scheinen seine Erlebnisse das Buch geprägt zu haben. Dann haben wir das Buch von Stephen King, The Stand, Das letzte Gefecht von 1978. Ein mutiertes Virus bricht aus einem Militärforschungslabor aus und tötet fast die komplette US-amerikanische Bevölkerung. Nur einige wenige sind dagegen immun und müssen sich in einer entvölkerten Welt mit zusammengebrochener Infrastruktur behaupten. Es entstehen zwei Enklaven rund um charismatische Führer, die sich grob in Gut und Böse aufteilen und bei einem Showdown aufeinandertreffen. Halt typisch amerikanisch. Das nächste Buch stammt vom Nobelpreisträger José Saramago, dem Portugiesen, Die Stadt der Blinden von 1995. Urplötzlich erblinden die Bewohner einer nicht namentlich genannten Stadt. Aus Angst vor Ansteckung werden sie in eine leerstehende Psychiatrie verfrachtet, versorgt von einem Arzt und dessen Frau, in dem Film gespielt von Mark Ruffalo und Julian Moore in der gleichnamigen Verfilmung von 2008. Die Lage eskaliert schnell, doch im größten Chaos erlangen die Ersten wieder ihr Augenlicht zurück. Und zum Schluss meine Empfehlungen, Philip Roth, Nemesis von 2010. Der Roman spielt zur Zeit einer Polio-Epidemie im Sommer 1944 in Newark, New Jersey. Roth beschreibt die Angst, die mangelhafte Informationspolitik und das Gefühl der Machtlosigkeit in der Bevölkerung angesichts der grassierenden Kinderlähmung. Der erste Impfstoff stand erst 1955 zur Verfügung. Alle die von mir empfohlenen Romane stammen von einer Homepage der Deutschen Welle, die sich mit der Corona-Krise beschäftigt und gleichzeitig diesen Lesestoff den Leserinnen und Lesern in der gegenwärtigen Situation anbietet. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. An dieser Stelle ist natürlich auch die Lektüre von Mascha Kalecko zu empfehlen. Ein Gedichtband heißt Das lyrische Stenogrammheft, ein kleines Lesebuch für Große. Die lyrischen Stenogramme aus der Welt des 8-Stunden-Alltags, der Großstadt und der Liebenden haben seit ihrem ersten Erscheinen 1933 nichts von ihrer ironischen Zärtlichkeit, ihrem vorschnellen Berliner Witz und ihrer sozialkritischen Schärfe eingebüßt. Mascha Kalecko erinnert mit ihren Gedichten an Erich Kästner. Von Alfred Polger und Hermann Hesse wurde sie als Dichterin der Großstadt gefeiert. Die Lyrikerin Mascha Kalecko, 1907 als Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter in Tschernow, Westgalizien, geboren, wurde nach Schul- und Studienjahren in Berlin 1930 von Monty Jacobs, einem der Pioniere des deutschen Feuilletons, für die Vossische Zeitung entdeckt. Hier und im Berliner Tagblatt erschienen jahrelang ihre Gedichte, die sie rasch zu einer literarischen Berühmtheit der alten Reichshauptstadt werden ließen und über ihre Grenzen hinaus bekannt machten. 1935 erhielt sie Berufsverbot, verließ Deutschland aber erst 1938. Sie lebte mit ihrem Mann, dem Dirigenten und Komponisten Chemyo Vinava, und ihrem Sohn Steven, der ihre lyrische Begabung geerbt hatte, in New York. 1959 übersiedelte sie ihrem Mann zuliebe nach Jerusalem, der nur dort sein bedeutendes musikwissenschaftliches Werk vollenden konnte. Mascha Kalecko starb 1975 in Zürich. Zwei Bücher sind von ihr im Rowohlt Verlag erschienen. Das hier von mir empfohlene lyrische Stenogrammheft und das Buch Verse für Zeitgenossen mit ihren Gedichten aus dem Exil. Hören wir noch ein Gedicht von Mascha Kalecko, vertont von Dota Kehr. Hier übrigens im Duett mit Alin Cohen. Nicht allein, so nun bist du nicht allein, Kind, du sollst nicht einsam sein. Mit dem Schatten an der Wand fällt der Abend auf die Welt, fällt der Abend auf die Welt, kühlt die Sonne langsam auf, kühlt die Sonne langsam auf, schläft die Wolke hinterm Haus, nicken Blümlein auf dem Feld, Sternlein glimmen langsam schon. Wind nach unserem Fenster zieht und der Abendengel spielt mit dem blassen Mondballon. Leise leise, leise rauscht der Baum. Äuglein singt nun ruhst du brav. Segnet dich ein guter Schlaf. Segne dich ein schöner Traum. Segnet dich ein guter Schlaf. Segne dich ein schöner Traum. Segne dich ein guter Schlaf. Segne dich ein schöner Traum. Das ist das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Auf der Internetseite der ARD-Homepage gibt es heute eine interessante Reportage der Redaktion Titelthesen Temperamente zum Thema Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, Coronavirus als Herausforderung und Chance einer globalisierten Welt. Unter anderem wird hier in dieser kleinen Reportage der Philosoph Slavoj Žižek interviewt. Und der fordert das Ende des Kapitalismus, zumindest des Kapitalismus, wie wir ihn bisher kennen. Hören wir uns diese Reportage einmal an. Corona, das hochgefährliche Virus, eine Gefahr für unsere Gesundheit und das sorglose Leben, aber auch für den global vernetzten Kapitalismus. Zeit, ihn neu zu denken. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Titel, Thesen, Temperamente. Heute Corona-bedingt mal außerhalb des Studios von den Dächern Frankfurts. Das Virus, es erschüttert gerade unser aller Leben fundamental. Und es zwingt uns dazu, Dinge, die bisher als unantastbar galten, zu hinterfragen. Uns auf uns selbst, die Allernächsten und auch die Schwächsten unserer Gesellschaft zu konzentrieren. Was wird uns der Shutdown des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens lehren? Und was wird Corona bedeuten für unser gerade heftig angezähltes Wirtschaftssystem? Eine Welt, ein Virus. Corona kostet Tausende von Menschenleben und erschüttert die globale Wirtschaft. Das ist das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Kein Husten im System. Es sind rasante Fieberkurven einer Marktwirtschaft, die nur mit ungebremstem Wachstum, Geschwindigkeit und totalem Ressourcenverbrauch überlebensfähig ist. Epidemien wie diese machen jetzt klar, wo die Grenzen unseres weltweiten, ich nenne es nicht gerne so, aber es ist so, neoliberalen Wirtschaftssystems liegen. Welche Lehren müssen wir ziehen, fragt Slavoj Žižek. Einer der einflussreichsten Philosophen und Kulturkritiker unserer Zeit. Ein Star, eine intellektuelle Naturgewalt. Der Slowene muss jetzt strikt in seiner Wohnung in Ljubljana bleiben, denn er gehört zur Risikogruppe. Von hier aus analysiert er, was gerade die Menschheit fundamental verunsichert. Das, was er sieht, erinnert ihn an Tarantinos Kill Bill 2. Die Weltwirtschaft tödlich getroffen, sowie vom Five-Finger-Death-Punch im Kino. Nur für eine kurze Weile scheint es, als ginge es vielleicht doch noch gut aus. Aber es ist zu spät. Also, wenn jemand dein Herz mit einer speziellen Technik schlägt, dann passiert erstmal nichts, solange du ruhig sitzen bleibst. Aber wenn du aufstehst und ein paar Schritte machst, fällst du tot um. Das ist meine Metapher. Der globale Kapitalismus hat diesen Schlag abbekommen. Er kann noch ein bisschen überleben, aber er muss sich ändern oder er stirbt. Radikale Veränderungen müssen jetzt gemacht werden. Lässt sich der Tod des Systems noch abwenden? Und was kommt danach? Žižek ist fassungslos darüber, dass in der Corona-Krise Regierungen noch immer auf eigene Faust handeln. Und fast immer zu spät. Schon seit Wochen fordert er streng koordinierte Maßnahmen, um etwa Beatmungsgeräte in Massen zu bauen. Im Krieg gehe so etwas doch auch immer, sagt er sarkastisch. Medizinische Geräte gebaut von Autokonzernen. Genau so möchte Donald Trump jetzt seine Versäumnisse aufholen. How can you even deal with such an epidemic? Wie kann man denn eine solche Epidemie in den Griff bekommen, ohne irgendeine weltweite Koordination? Also, das könnte vielleicht der einzige gute Nebeneffekt der Krise sein, dass wir endlich internationale Kooperation lernen. Der Erreger kommt als blinder Passagier über moderne Transportwege und über reisende Menschen. Der globale Kapitalismus ist somit auch Ursache seiner eigenen Krise, sagt Bernd Ulrich. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, war ja vorher schon mehrfach in die Krise gekommen. Also die Finanzkrise, die Eurokrise und die Klimakrise sowieso. Und jetzt kommt quasi obendrauf die Corona-Krise. Und mit den Konsequenzen muss man sich jetzt eben überlegen, was sind die realen Kosten der Globalisierung und sich da nichts mehr vormachen. Wie aber können diese Kosten und Gefahren reduziert werden? In unserer vernetzten Welt, in der sich alles um Tempo, Warenaustausch und Wachstum dreht. Die Systemfrage liegt in der Luft. Die Kosten des Transports müssen höher werden, müssen das die Wahrheit sagen, die Wahrheit dessen, was sie verursachen. Und das heißt, eine Besteuerung, man kann auch mit Verordnungen arbeiten, mit globalen Vereinbarungen, um die Globalisierung zu entschleunigen, aus diesem Wahnsinnstempo rauszuholen und gleichzeitig die Nebeneffekte wie das Rumtragen von Viren, das Vermischen von Arten und das Aussterben von Arten auch dadurch zu verringern. Umdenken, fordert Bernd Ulrich. Weniger Austausch von Waren, aber ideelle Globalisierung, also Austausch von Wissen und Werten. Weniger ich, mehr wir. Weltweit, aber auch in unserer Gesellschaft. Das würde für uns alle bedeuten, einen Teil unserer bisherigen Lebensweise aufzugeben. Aber so ging es eh nicht mehr weiter. Die Corona-Krise rüttelt an allen vermeintlichen Gewissheiten. Gerade erst verkündete überraschend Emmanuel Macron, eigentlich ein überzeugter Neoliberaler, dass wir in Zukunft nicht mehr alle Lebensbereiche dem Markt überlassen können. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens. Diese Pandemie hat jetzt schon deutlich gemacht, dass manche Güter und Dienstleistungen nicht den Marktgesetzen unterliegen dürfen. Es ist verrückt, unsere Ernährung, unsere Sicherheit, unseren Schutz, die Fähigkeiten, unser Leben zu gestalten, im Grunde an andere zu delegieren. Wir müssen die Kontrolle darüber zurückgewinnen. Wir müssen mehr noch als bisher ein souveränes Frankreich und Europa errichten. Ein Frankreich und Europa, das sein Schicksal fest in die Hand nimmt. Die Krise macht schmerzlich klar, wie sehr in Frankreich und auch bei uns durch Privatisierung ganze Bereiche der Infrastruktur dem Profit geopfert wurden. Das Gesundheitssystem wurde nicht für Patienten, sondern nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert. Der Kern dieser Corona-Krise besteht ja darin, dass eigentlich fast alle Länder kein Gesundheitssystem haben, was irgendwelche Puffer hätte, ja, wo man für solche Fälle oder zumindest ein Teil dessen gerüstet wäre. Und warum man einen so wichtigen Bereich so auf Kanten näht überall, darüber muss man sich jetzt in der Tat Gedanken machen. Das Vertrauen in die regelnde Kraft der Märkte ist noch immer groß. So groß, dass die Regierungen jetzt, auch aus falsch verstandener Rücksicht gegenüber der Wirtschaft, viel zu spät auf das Virus reagieren. You cannot say, leave it to the market. Wir können das nicht alles dem Markt überlassen. Die große Herausforderung für Europa lautet, werden wir jetzt den Schritt tun hin zu einer großen gemeinsamen Zusammenarbeit und dabei die Marktmechanismen auf unsere eigene Weise überwinden? Žižek träumt nicht von linker Revolution und er teilt auch nicht den Wunschtraum der autoritären Rechten von völligem Rückzug in heimische Wirtschaft und Landesgrenzen. Das wäre konsequente Deglobalisierung und die falsche Antwort auf eine weltweite Krise wie Corona. Nein, nein, sogar mehr Globalisierung. Jetzt heißt aber die Formel, eine andere Form der Globalisierung finden. Europa muss vereint sein, nicht einfach offene Grenzen, in wirtschaftlichen Fragen einig, in der Landwirtschaft und so weiter. Wir müssen unsere Aktivitäten mehr denn je koordinieren. Wir dürfen das nicht aussitzen. Der politische Wandel muss jetzt kommen, glaubt Žižek. Denn die weltweiten Krisen werden sich häufen. Nach der Pandemie der Klimawandel. Es wird nicht einfach alles wieder normal werden. Nur zum Teil. Aber was wir dann normal nennen, wird anders sein, als was wir kannten. We will all Wir werden vielmehr die Zerbrechlichkeit unserer Situation wahrnehmen. Noch wissen wir nicht, ob das gut ausgeht oder wie bei Kill Bill ein bitteres Ende nimmt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 156. Vorgeschichte, die Diktatur des Primo de Rivera. No pasarán. Pasaremos. El 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Es toda España. Es zeigte sich für die Epoche der Restauration in Spanien eine deutliche Dichotomie zwischen dem Fortbestand einer aus dem Ancien Regime herübergeretteten Gesellschaftsstruktur und den gesellschaftlichen Entwicklungen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Eine Situation, die bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges keine grundlegende Veränderung erfahren sollte. Wie der Historiker González Cuevas schreibt, war das Weltbild der gesellschaftlich dominierenden Schicht ausgesprochen statisch und sie war unfähig, die soziale Realität in Spanien zu erkennen und jene Kräfte einzuschätzen, die mit dem Sturz der Monarchie im Jahr 1931 auf eine völlige Neugründung der politischen Ordnung abzielten. Die soziale Lage barg eine gewaltige Sprengkraft angesichts von unproduktiven Wirtschaftsweisen, etwa in Gestalt enormer brachliegender landwirtschaftlicher Flächen und eines seit Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden überproportionalen Bevölkerungswachstums, das zu Verelendungserscheinungen, vor allem bei den von der Landwirtschaft abhängigen Arbeitskräften, führte. In der Restaurationszeit kam es zu Hungerrevolten, die durch den Einsatz der Guardia Civil oder des Militärs meist blutig niedergeschlagen wurden. Diese Konflikte erhielten gegen Ende des 19. Jahrhunderts allerdings einen immer stärker organisierten und politischen Charakter. Unter den Landarbeitern Andalusiens verbreitete sich insbesondere der Anarchismus und als organisierte Sonderform der Anarcho-Syndikalismus der Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Nachdem die beginnende Industrialisierung ähnliche soziale Probleme mit sich brachte wie bereits in anderen europäischen Staaten, gewannen in den neu entstehenden industriellen Ballungszentren, vor allem im textilproduzierenden Gewerbe in Katalonien, dem Kohlebergbau in Asturien, dem Eisenhüttenwesen und der metallverarbeitenden Industrie im Baskenland, ebenfalls sozialrevolutionäre und radikal reformerische Ideen an Boden, und die Reihen der 1879 gegründeten sozialistischen Partei Partido Socialista Obrero Español, PSOE, und ihrer gewerkschaftlichen Organisationen Unión General de Trabajadores, UGT, erfuhren neben der CNT starken Zulauf. Der Verlust der letzten überseeischen Kolonien nach der Niederlage Spaniens im Krieg gegen die USA im Jahr 1898 erschütterte nachhaltig das politische System der Restauration und hatte traumatisierende Folgen, nachdem damit eine mühevoll aufrechterhaltene imperiale Fassade in sich zusammenbrach. Hinzu kamen wachsende soziale Spannungen. In den Industrie- und Ballungszentren, vor allem in Katalonien, kam es zu Streiks und Attentaten mit anarchistischem Hintergrund. Der Ruf nach Erneuerung wurde zum Programm nicht nur der Arbeiterschaft, sondern erfasste auch reformorientierte Kräfte aus den bürgerlichen Schichten und dem Militär. Die Krise vertiefte sich infolge des Ersten Weltkriegs weiter. Spanien blieb neutral, und das dadurch verstärkte Wirtschaftswachstum führte zu einer Verschiebung der Machtgewichte innerhalb der ökonomischen Eliten des Landes und auch zu einem Aufschwung im Selbstbewusstsein des Bürgertums. Vor diesem Hintergrund kam es Mitte 1917 zu einem Vorstoß bürgerlicher Schichten, insbesondere in Katalonien, das politische System zu reformieren. Gerade in Katalonien lebten aber auch regionalistische Tendenzen auf. Der wirtschaftliche Erfolg brachte nicht nur den bürgerlichen Schichten Wohlstand, sondern brachte auch eine aus dem neuen Selbstbewusstsein resultierende Rückbesinnung auf die regionalen Wurzeln. Dies zeigte sich zunächst im Aufblühen von Dichtung und Literatur in katalanischer Sprache, artikulierte sich rasch aber auch politisch, indem die Wiedereinführung früherer katalanischer Sonderrechte und Institutionen zum Programm erhoben wurde. Bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die bürgerliche Lliga Regionalista de Catalunya zur dominierenden Partei in Katalonien. Mit der Zeit griff der Katalanismus aber auch auf andere Gesellschaftsschichten über, die sich vor allem in der Esquerra Republicana unter der Führung von Francesc Macià sammelten, sodass bis 1931 von einer breiten regionalistischen Bewegung gesprochen werden kann. Katalonien begriff sich als Nation und trat damit in Gegensatz zu dem in Madrid formulierten gesamtstaatlichen Anspruch. Das Baskenland erlebte ebenfalls einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, aber der baskische Nationalismus basierte anders als in Katalonien nicht auf dem Selbstbewusstsein des aufstrebenden Bürgertums. Hier kam vielmehr ein ethnisch begründeter Abgrenzungswille zum Tragen. Die Ende des 19. Jahrhunderts in Gestalt der baskischen nationalistischen Partei PNV, auf Deutsch PNV, politisch artikulierte nationalkulturelle Bewegung, war eine im Kern antimoderne Bewegung. Dies hing damit zusammen, dass die baskische Industrialisierung durch kastilische, aber auch durch baskische, an Madrid orientierte Unternehmer vorangetrieben wurde und sie einen starken Zuzug von Arbeitskräften aus anderen Regionen Spaniens zur Folge hatte. Der baskische Nationalismus ist daher zunächst als eine Abwehrreaktion gegen die Folgen der Industrialisierung zu verstehen. Die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren gegangenen Sonderrechte sollten nicht nur wiederhergestellt werden, das Baskenland sollte darüber hinaus von fremden, nicht baskischen Einflüssen befreit werden. Damit blieb der baskische Nationalismus zunächst eine Erscheinung der ruralen und kleinbürgerlichen Gegenden, der vor allem durch den niederen Klerus unterstützt und verbreitet wurde. Die Reformbestrebungen des Bürgertums fielen mit den Forderungen der organisierten Arbeiterschaft nach politischer Partizipation und sozialen Reformen zusammen. Als nun UGT und die anarcho-syndikalistische CNT es im wirtschaftlich turbulenten Jahr 1917 durch Streiks auf eine Kraftprobe ankommen ließen, zeigte sich rasch, dass die besitzenden Schichten nicht nur nicht bereit waren, den Forderungen der Arbeiterschaft nachzugeben. Aus Angst um die Besitzstände bei einer weiteren Destabilisierung des Systems gab das Bürgertum den Versuch auf, politische Reformen durchzusetzen. Die daraus resultierende Kluft zwischen dem besitzenden Bürgertum in Allianz mit den Großgrundbesitzern auf der einen Seite und der Arbeiterschaft auf der anderen erreichte damit einen ersten Höhepunkt. Die blutige Niederschlagung von Aufständen, so ereigneten sich in den Folgejahren vor allem im anarchistisch dominierten Süden wiederholt Streiks und Landbesetzungen, unterdrückte zwar punktuell die Protestbewegungen, war aber kaum dazu geeignet, das Problem zu bewältigen. Vielmehr vertieften sich die Ressentiments gegen und der Hass auf das bestehende System. Die Industrieregionen wurden zudem durch eine tiefe Krise erschüttert, da das Ende des Ersten Weltkrieges dazu geführt hatte, dass Absatzmärkte im Ausland verschwanden. Die Folge waren Massenentlassungen und Lohnkürzungen. Streiks wurden mit Aussperrungen und Gewalt beantwortet, sodass sich auch die Radikalisierung der städtischen Arbeiterschaft verstärkte. Insbesondere Barcelona erlebte eine Welle terroristischer Attentate anarchistischer Provenienz. Die Labilität des politischen Systems war nach außen hin deutlich sichtbar, da sich in einer raschen Folge die Regierungen und ihre Versuche abwechselten, der inneren Krise Herr zu werden. Das Zwei-Parteien-System der Restauration zerfiel zudem in eine Vielzahl von Parteien zur Vertretung unterschiedlichster Interessen. Der König griff seinerseits, auch im Hinblick auf die Belange des Militärs, immer stärker in die Regierungsarbeit ein. Das Militär wiederum war zu diesem Zeitpunkt nicht nur wegen innerer Spannungen alarmiert. Die Streitkräfte wurden der Lage in Marokko nicht Herr, wo seit Jahren ein Kolonialkrieg tobte, was zu wachsenden Spannungen zwischen Heeresführung und Zivilverwaltung führte. Hinzu kamen Spannungen innerhalb der Armee, nachdem sich die auf der Iberischen Halbinsel stationierten Einheiten im Vergleich zu der Beförderungspraxis bei der Afrika-Armee beruflich benachteiligt fühlten. Darüber hinaus wurden Forderungen artikuliert, die eine Verbesserung der ihrem Selbstwertgefühl nicht angemessenen Besoldung betrafen. In einer direkten Kraftprobe mit der zivilen Regierung, die nicht zuletzt aufgrund der sozialen Unruhen keine Konfrontation riskieren wollte, ging das Militär als Sieger hervor. Damit zeigte sich, dass das Militär de facto eine autonome Machtposition neben der Regierung des Landes innehatte und, wie sich auch in den Folgejahren erweisen sollte, gewillt war, diese zur Geltung zu bringen. Das Militär, das seit Beginn des Jahrhunderts eine immer stärkere soziopolitische Rolle eingenommen und auch dank der Patronage durch Alfons XIII. Eine Privilegierung erfahren hatte, wurde damit zu einem entscheidenden Machtfaktor innerhalb des Systems. Die Kette der demütigenden Niederlagen der spanischen Streitkräfte bei ihren krampfhaften Versuchen, die rebellischen Stämme der Rifkabülen zu befrieden, die im Jahr 1921 mit der vernichtenden Niederlage eines spanischen Expeditionsheeres bei Anual ihren Höhepunkt fand, führte zu einer weiteren das Land erschütternden Krise. Während das Kolonialheer in Marokko eine Fortführung des Krieges verlangte und die Öffentlichkeit sich kriegsmüde zeigte, entbrannte auf politischer Ebene ein nicht endender Streit um Verantwortlichkeiten für die militärische Niederlage von Anual und über die Fortsetzung des Krieges. Angesichts der innenpolitischen Krisen und der eskalierenden Gewalt erwies sich das System der Restauration schließlich als handlungsunfähig. Der oberkommandierende General für die Militärregion Katalonien, Miguel Primo de Rivera, übernahm im September 1923 durch einen von König Alfons XIII. Tolerierten Staatsstreich die Regierungsgewalt und entmachtete das Parlament. General Primo de Rivera hatte in Barcelona nicht nur den anarchistischen Terror als Bedrohung für die nationale Ordnung und die Interessen der katalanischen Unternehmer wahrgenommen. Als Spross einer Familie von Großgrundbesitzern in Andalusien hatte er auch die Aufstände der Landarbeiter zu spüren bekommen. Mit der Ablösung des parlamentarischen Systems trat nun ein Diktator an die Spitze der Regierung, der mit dem erklärten Ziel antrat, Spanien von Berufspolitikern zu befreien und das Staatswesen mittels eines autoritären Regimes auf eine neue Grundlage zu stellen. Spanien stand damit vor einer Militärdiktatur, wie sie auch Kennzeichen vieler ost- und südeuropäischer Staaten der Zwischenkriegszeit war. Das Militär machte sich zum Interpreten der nationalen Interessen des Landes. Mit der Diktatur Primo de Riveras kommt es für einige Jahre zu einer deutlichen Reduzierung der sozialen Spannungen. Mit Ausnahme der Anarchisten, die weiterhin die Zerstörung von Staat und Kapitalismus anstrebten, sowie der kleinen kommunistischen Partei, erhofften sich alle politischen und sozialen Gruppen positive Impulse. Primo de Rivera als Speerspitze einer nationalen und patriotischen Revolution von oben verstand sich als Erneuerer Spaniens. Unter Primo de Rivera übernahm der Staat eine verstärkte Lenkungsfunktion in sozialen und wirtschaftlichen Belangen. Und in der Tat erreichte Primo de Rivera die Lösung einiger der brennenden Probleme. So wurden zwar die anarchistischen Organisationen verboten, stattdessen aber wurde die sozialistische Gewerkschaft UGT in das System integriert und übernahm die Vertretung der Interessen der Arbeiterschaft. Die Sozialisten erhofften sich durch diese pragmatische Haltung die Überwindung der Unterentwicklung der sozialen Strukturen des Landes und eine spürbare Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft durch Lohnerhöhungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Durch die Kooperationsbereitschaft der Sozialisten nahmen die sozialen Auseinandersetzungen deutlich ab. Die Wirtschaftsleistung und das Volkseinkommen wiederum wuchsen. Ein breit angelegtes Infrastrukturprogramm, das vor allem auf die Verbesserung der Verkehrswege setzte, sollte zudem strukturelle Defizite beseitigen. 1926 gelang durch eine militärische Großoffensive schließlich auch die Zerschlagung des Widerstandes in Nordmarokko. Bald zeigten sich jedoch eine Reihe von Problemen, die sich innerhalb der verkrusteten Gesellschaftsstrukturen als unüberwindliche Hindernisse erweisen sollten. Da Primo de Rivera die Einführung paritätisch besetzter Tarifparteien zur Regelung von Fragen der Entlohnung und Arbeitsbedingungen anstrebte, brachte er bald die Großgrundbesitzer und Industriellen gegen sich auf. Auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, das er neu zu regeln versuchte, brachten ihm trotz einer anfänglichen Euphorie immer weitere Feindschaften innerhalb der Führungseliten ein. Das Militär sperrte sich gegen eine Neuordnung des Laufbahn- und Beförderungssystems. Das katalanische Bürgertum wiederum stieß sich an der Ablehnung des Regionalismus. Das Bürgertum litt bald unter der Entwertung der Pesete, die auf das kostspielige Programm zur Verbesserung der Infrastruktur des Landes zurückgeführt wurde und mit Zunahme der Finanz- und Wirtschaftsprobleme infolge der internationalen Finanzkrise distanzierten sich auch Unternehmer und Gewerkschaften vom Diktator. Der Versuch der Institutionalisierung eines autoritären kooperativen Staates, wie er sich in Portugal oder Österreich entwickeln sollte, scheiterte schließlich 1929 nach breiter Ablehnung eines durch Primo de Rivera vorgelegten Verfassungsentwurfes. Die traditionellen Machteliten sahen im Diktator nicht mehr den Vertreter ihrer Interessen und Regionalisten und Arbeiterschaft waren enttäuscht über den fehlenden Willen zu grundlegenden sozialen Strukturreformen. Angesichts des Verlustes an Rückhalt durch die Eliten des Landes, auch des Militärs, trat Primo de Rivera im Januar 1930 schließlich zurück und ging ins französische Exil. Nun aber brachen wieder die alten sozialen Konflikte auf und es radikalisierten sich erneut die politischen Auseinandersetzungen im Land. Auf der einen Seite standen reaktionär eingestellte traditionelle Eliten, die eine rücksichtslose Diktatur in ihrem Sinn als einzig gangbaren Weg ansahen. Auf der anderen Seite wurde der Ruf nach grundlegenden sozialen Reformen bis hin zur Revolution wieder laut. Der vom König eingesetzten Regierung unter General Damaso Berenguer gelang es nicht, die sich zuspitzende Lage unter Kontrolle zu bringen und eine Rückkehr zum System der Restauration zu bahnen. In San Sebastian formierte sich im Sommer 1930 eine ernstzunehmende, reformorientierte und republikanische Front. In der Folge der Kommunalwahlen vom 12. April 1931, die als Plebiszit über die Staatsform und die soziale Ordnung verstanden wurden, kam es schließlich zum Kollaps des Systems. Zwar hatten auf dem Land aufgrund der dort noch weitgehend unangetasteten, althergebrachten Sozialstrukturen die besitzenden Schichten einen Wahlsieg errungen. Die Sozialisten und das liberale Bürgertum waren jedoch in den meisten Städten als stärkste Gruppierung hervorgegangen. In der Absicht, eine weitere politische Eskalation und eine Machtübernahme radikaler Arbeiterorganisationen zu vermeiden, sowie angesichts einer allgemeinen Orientierungslosigkeit, entzogen das Establishment und vor allem die Streitkräfte dem König das Vertrauen. Alfons der 13. ging am 14. April 1931 ins Exil. Die Zweite Republik wurde ausgerufen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 156, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Jahr 2006 im Verlag C.H. Beck in München erschienen. No pasarán. Pasaremos. Doch bin ich wach, ich träume von dem Einhorn und das jeden Tag. We'll be right back. Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Und hier sind wir auch schon mit den Barcelona Nachrichten vom heutigen Montag, dem 30. März 2020. Notícies de Barcelona a Niemands Land. Ein regnerischer Tag in Barcelona. Der Himmel ist grau, die Straßen sind leer gefegt, niemand ist zu sehen. Das Confinamiento geht weiter. Doch seien wir optimistisch. Optimismus. Alle großen Tageszeitungen erscheinen seit Tagen mit Spezialtitelseiten, die Optimismus und Zuversicht verbreiten sollen. Entre todos lo vamos a conseguir, hat die Generalitat de Catalunya auf die hiesigen in Barcelona erscheinenden Tageszeitungen drucken lassen. Zusammen mit allen werden wir es schaffen. Catalunya a casa, Katalonien zu Hause. Barcelona und die Streitkräfte. Die Generalitat von Katalonien hat über ihre Kinder- und Jugendschutzbehörde DGAIA, das ist die Dirección General a la Infancia y Adolescencia, die spanischen Streitkräfte um Hilfe gebeten. Es geht um den Einsatz der sogenannten UMI, der UMI, das ist die Unidad Militar de Emergencia, die militärische Notfalleinheit, damit die Unterkünfte der Jugendheime desinfiziert werden können. In den Unterkünften der Unteraufsicht der Generalitat stehenden Jugendlichen in Badalona zum Beispiel wurden Coronavirus-Fälle gemeldet. Die separatistische Generalitat hat sich tagelang geweigert, diese Hilfe anzufordern, weil man die spanische Armee offiziell als eine feindliche Invasionsarmee betrachtet unter der ideologischen Optik dieser Leute. 20 meist nordafrikanische Jugendliche sind in dem Heim in Badalona untergebracht. Ab einem bestimmten Punkt hat der Consejero del Interior, Miquel Buch, von Junts per Catalunya seine ideologische antispanische Haltung aufgegeben und die Hilfe der Armee angefordert, die dann auch sogleich erschien und das Jugendheim desinfiziert hat. Thema Kurzarbeit unterm Coronavirus. Von der Schließung aller Schulen sind auch die Angestellten der Catering-Firmen und der Kantinen betroffen, die das Essen in den Schulen und den Schulkantinen zubereiten. Fast alle dieser Firmen haben Anträge auf einen ERTE, ERTE eingereicht. Das ist ein Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Das ist die juristische Formel für Kurzarbeitsregelung in Spanien hier. 25.000 Angestellte aus dem Sektor Schulkantine und Schulessen sind in Katalonien von den Maßnahmen betroffen. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Corona-Krise in Katalonien 58.843 ERTEs beantragt. 459.182 Angestellte sind auf Kurzarbeitsgeld bzw. Verdienstausfallregelung angewiesen. Thema Barcelona unterm Ausgangsverbot. Nach über zwei Wochen Ausgangssperre in Barcelona legt das Statistikamt INEE, das ist das Institut Nacional de Estadística, erste Zahlen vor. Katalonien verzeichnete am vergangenen Freitag 1.323 neue Fälle von Corona-Infektionen. Insgesamt sind es jetzt über 15.000. Davon sind 1.070 Personen bereits gestorben. 2.485 Personen aus dem Krankenhauspersonal sind bisher als Corona-positiv getestet worden. Igualada ist die Stadt, die mit 70.000 eingeschlossenen, isolierten Menschen den sogenannten Hotspot darstellt, hier in Katalonien, wo bereits 58 Personen gestorben sind, nur in Igualada. Ärger und Wohnungskoller unterm Coronavirus. Eine Gruppe katalanischer Berufstätiger aus verschiedenen Berufszweigen hat einen Service ins Leben gerufen, der bei Streit in Wohnblocks und Häusern schlichten soll. Der Service ist gratis. Die Vermittler kommen, wenn es jetzt Streit und Ärger gibt wegen der Ausgangssperre und die Leute sich wegen Lärm, nächtlicher Ruhestörung und unzivilisiertem Verhalten in die Haare kriegen. Die Initiative kommt von der Asociación de Profesionales de la Medición de Conflictos de Cataluña, ACDMA. Das ist die Vereinigung der Berufstätigen, die vermitteln bei Konflikten hier in Katalonien, die vor 25 Jahren gegründet wurde und 130 Aktivisten hat. Das sind Psychologen, Sozialarbeiter, Anwälte und andere Berufszweige. Das Einschreiten bzw. die Hilfe der Vermittler ist gerade in diesen Tagen des Confinamientos, das heißt des Zwangseingesperrtseins, besonders wichtig, wo die Menschen den ganzen Tag in ihren Häusern und Wohnungen eingeschlossen sind, aufeinander hängen und es leicht zu Konflikten und Streitereien in Familien und unter Nachbarn kommt. Man ist gereizt, man sieht sich den ganzen Tag, alte Konflikte brechen neu aus, geschiedene Paare streiten um die Kinder oder Unterhaltsgeld und natürlich auch die leidliche Frauenmisshandlung ist hier ein weiteres Problem. Der Quäler ist jetzt den ganzen Tag im Haus und kann seine Aggressionen gegen sein Opfer ungehemmt ausleben. Wir haben es mit einer bisher noch nicht bekannten Situation zu tun, erklärte Marion Horn, die ist die Präsidentin von ACDMA. Wer sich helfen lassen will, soll eine E-Mail an info@acdma.org schreiben und seinen oder ihren Fall kurz schildern. Thema Bauarbeiten in Katalonien und Barcelona. Noch immer laufen alle öffentlichen Baustellen in Katalonien weiter. Die Generalitat unter Quim Torra, die von Madrid seit Wochen die totale Schließung Kataloniens fordert und die Einstellung aller Aktivitäten, lässt im Widerspruch hierzu an den ihr unterstehenden Baustellen weiterarbeiten. Ein Widerspruch, auf den auch das Rathaus von Barcelona hinweist. Janet Sanz, Colaus sogenannte Bauconsellera, hatte schon zu Beginn der Alarmausrufung alle dem Rathaus unterstehenden Baustellen schließen lassen. Thema Tod und Beerdigung in Corona-Zeiten. Um bei den steigenden Zahlen der Toten durch Coronavirus einen Missbrauch der Beerdigungsinstitute vorzubeugen, hat die Generalitat von Katalonien ein Dekret verabschiedet, das die Preise und Leistungen der Beerdigungsinstitute neu regelt. Meritxell Budó, die Verantwortliche der Generalitat, hat zusammen mit dem Regidor des Rathauses von Barcelona für die sogenannte Basisleistung einer Bestattung 2.450 Euro als Obergrenze festgelegt, die man allerdings nach unten hin noch aushandeln kann. Thema Hilfsaktion. Die Caixa de Catalunya Sparkasse macht über ihre Stiftung Fundación de Caixa 3 Millionen Euro für 2.925 einkommensschwache Familien locker. Spezielle Kreditkarten mit 300 Euro Guthaben wurden an die Familien verteilt, um als Zuschuss zum Kauf von Lebensmitteln zu dienen. Thema Zusammenarbeit. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hat Kataloniens Präsident Torra am Wochenende aufgefordert, die Zusammenarbeit der Institutionen, Rathaus und Landesregierung zu intensivieren und seine Anti-Haltung aufzugeben. In einem Kommuniqué aller Institutionen hatte Torra sich von den Maßnahmen der Regierung abgegrenzt. Jetzt sei es an der Zeit, zusammenzuarbeiten. Nach letzten Umfragen liegt die Beliebtheit von Torra in Katalonien hinter der von Pedro Sánchez. Thema Masken und Hilfsgüter. 400.000 Atemschutzmasken kamen am Samstag auf dem Flughafen von Zaragoza in einem Flugzeug aus Shanghai an. Die Masken waren von der katalanischen Gesundheitsbehörde in einem Dringlichkeitsverfahren in China bestellt worden. Weitere Lieferungen von Spezialmasken werden erwartet. Etwa 100.000 KN95-Masken oder die Chirurgiemaske N95 und 1 Million Schutzanzüge für Krankenhauspersonal. 35 Millionen Euro haben die Lieferungen gekostet. Soeben erreicht uns die Meldung, wie ich hier auf meinem Monitor im Studio sehe, dass die Spieler des FC Barça in Barcelona eine Gehaltsreduzierung von 70% akzeptiert haben. Die Geschäftsführung des FC Barcelona hatte rigoros gedroht, sonst einseitig diesen Einschnitt vorzunehmen. Man hat sich aber beschwert von Seiten der Spieler, dass man sie ins Visier der Öffentlichkeit gerückt habe mit dieser Diskussion über ihre Gehälter. Und man fühlte sich da ungerecht behandelt. Niemandsland. 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 30. März 2020. Tag Nummer 16 der Ausgangssperre hier in Spanien. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Für das Bundeskriminalamt ist der Attentäter von Hanau einem Medienbericht zufolge kein Anhänger einer rechtsextremistischen Ideologie. Tobias Ratjen, so heißt der Massenmörder, der am 19. Februar 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen und zuvor ein mehrseitiges rassistisches Pamphlet im Internet veröffentlicht hatte, habe seine Opfer vielmehr ausgewählt, um größtmögliche Aufmerksamkeit für seine Verschwörungstheorien zu erlangen. Das stehe nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung im Abschlussbericht des Bundeskriminalamts. Die Initiative 19. Februar Hanau kritisierte in einer Mitteilung vom Sonnabend, das BKA wende wie auch andere Behörden schlicht falsche Kategorien an. Vielmehr kennzeichneten Verschwörungstheorien, irrationaler Hass, Frauenfeindlichkeit und auch psychische Auffälligkeit das Milieu heutiger Faschisten. Eine Nachricht aus Würzburg. Wegen einer Coronavirus-Infektion ist in Bayern eine Einrichtung für Flüchtlinge unter Quarantäne gestellt worden. In einer sogenannten Ankereinrichtung in Geldersheim sind 7 von insgesamt rund 600 Bewohnern sowie ein externer Beschäftigter mit dem Coronavirus infiziert, wie die Regierung Unterfranken am Sonntag mitteilte. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Schweinfurt wurde demnach die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Die infizierten Bewohner würden in einem gesonderten Gebäude untergebracht. Für die Einrichtung gilt den Angaben zufolge ein Aufnahmestopp. Bewohner dürfen die Einrichtung nicht verlassen. Deutsche Soldaten verlassen den Irak. Berlin. Wegen der Coronavirus-Pandemie zieht die Bundeswehr einen Teil der im Irak eingesetzten Soldaten zurück nach Deutschland ab. Es sei mit der Verlegung von deutschen Soldaten begonnen worden, die für den Grundbetrieb derzeit nicht zwingend erforderlich seien. Das teilte das Einsatzführungskommando am Sonntag den Obleuten im Verteidigungsausschuss des Bundestages mit. Die ersten Soldaten seien am Sonntag in Deutschland gelandet. Havanna de Cuba. Kuba unterstützt Andorra im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie mit 39 kubanischen Ärzten und Krankenpflegern. Die Fachkräfte seien am Samstag in das kleine Fürstentum entsandt worden, das sagte der Leiter der Dienste für medizinische Zusammenarbeit, Jorge Delgado, der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte Kuba in der Krise bereits Italien und andere Staaten mit medizinischem Fachpersonal unterstützt. Insgesamt hat Kuba in den vergangenen 10 Tagen 508 Ärzte und Krankenpfleger in andere Länder entsandt, um zur Bekämpfung des Coronavirus beizutragen. Neben Italien erhielten auch 11 lateinamerikanische und karibische Staaten Unterstützung durch den Inselstaat. Eine Meldung aus Bagdad. 3 Monate nach dem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt nahe der Stadt Kirkuk im Nordirak zieht das von den USA geführte Anti-IS-Bündnis seine Kräfte von dort ab. Es habe die K1 Airbase, auf der bisher Soldaten der US-amerikanischen und irakischen Streitkräfte stationiert waren, geräumt, teilte der Sprecher der Koalition gegen den Islamischen Staat am Sonntag über Twitter mit. 300 Mitarbeiter seien abgezogen, darunter Soldaten der US-Armee und Marine. K1 ist bereits die 3. Basis, von der die Soldaten des US-Bündnisses in diesem Monat abziehen. Hamburg. Die Hamburger Spediteure können einen Teil der Container aus dem Hamburger Hafen nicht mehr ausliefern, weil die Empfänger ihren Betrieb vorübergehend geschlossen haben. Wir können das im Moment noch abpuffern, aber es wird zunehmend schwierig, sagte Stefan Sass, Geschäftsführer des Vereins Hamburger Spediteure, laut Nachrichtenagentur dpa vom Sonntag. Mit den kommenden Wochen sei mit einem abflauenden Geschäft zu rechnen, weil weniger Container aus China den Hafen der Hansestadt erreichen werden. Die Kapazitäten des Speditionsgewerbes seien ausreichend, um die Logistik aufrechtzuerhalten. Was im Moment die Weltöffentlichkeit und auch die Öffentlichkeit in Deutschland bewegt, ist natürlich der Schutz vor Corona. Gibt es bald eine Maskenpflicht für alle? Das wird von vielen Politikern und Medizinern und Wissenschaftlern mittlerweile gefordert. Die Debatte über Schutzmasken krankt an Missverständnissen. Doch, wenn alle sie tragen, ist die Corona-Ansteckungsgefahr dramatisch reduziert. So viel ist sicher. Tschechien und die Slowakei haben Schutzmaskenpflicht. Auch in China ist die Maske in allen großen Städten Pflicht. Asiatische Länder mit ihrer Schutzmaskentradition werden mit Corona deutlich besser fertig. Österreich hat soeben die Maskenpflicht beim Einkaufen eingeführt. Und das Netz wird bombardiert von Initiativen und Bastelanleitungen. Landesweit wird geklebt und genäht, werden Staubsaugerbeutel und pH-Körbchen mit Schnürsenkeln und Gummis in Form gebracht. Das ist gut. Die Kommunikation zum Maskenschutz krankt an einem grundsätzlichen Missverständnis, sagt die Taz heute auf ihrer Homepage in einem längeren Artikel zum Thema. Weil eine einfache Maske keinen hundertprozentigen Schutz bietet, wurde sie frühzeitig und zu Unrecht als untauglich abserviert. Das passte zur Verknappung medizinischer Schutzmasken in den Kliniken. Man hatte Angst, das Volk könnte den Krankenhäusern die weltweit knappen FFP-Masken wegnehmen. Das passte auch zur hamsternden Ego-Gesellschaft, die vorrangig auf Eigenschutz fixiert ist. Dabei wird übersehen, dass eine Maske, ein Buff, ein Schal, ein Tuch die eigene Ansteckung zwar nur verringern, sie können aber das Risiko für die anderen erheblich minimieren, weil infektiöse Tröpfchen beim Niesen, Husten, Ausatmen abgefangen werden. Ergo, wenn alle Masken tragen, ist die Ansteckungsgefahr dramatisch reduziert. Bleibt das Argument, dass Masken falsche Sicherheitsgefühle vermitteln? Maskenträger würden weniger Hände waschen und Abstände einhalten. Das ist durch nichts belegt. Angeschnallte Autofahrer fahren ja nicht automatisch riskanter. Weiteres Gegenargument. In einer panisch-epidemischen Situation müssen die Botschaften simpel sein. Auch das überzeugt nicht, weil selbst schlichte Gemüter den einfachen Dreiklang Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen sehr wohl verstehen. Kommt noch ein Pluspunkt dazu. Jeder Maskenträger sorgt für Irritation. Masken erinnern permanent an die Ausnahmesituation und die Gefahr für alle. Masken fallen auf. Sie sind stoffgewordenes Signum dieser Menschheitskatastrophe. Deshalb Maskenpflicht für alle. Was ist eigentlich mit dem Thema Spekulation in Zeiten der Corona-Krise? Wir fordern Shutdown für Spekulanten jetzt. Es ist nicht nachvollziehbar. Fast alles wird geschlossen, nur die Aktienmärkte bleiben offen. Warum eigentlich? Es ist typisch, aber trotzdem erstaunlich. Fast alles wird geschlossen, nur die Börsen bleiben offen. Ein Schließen hätte nichts gebracht, heißt es lakonisch auf Anfrage. Haha. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Dass sie nicht geschlossen wurden, hat große Probleme gebracht. Auch für jene, die glauben, sie hätten damit nichts zu tun. Denn an den Börsen sind nicht nur Spekulanten tätig. Die meisten Bürgerinnen sind über Beteiligungsfonds, Lebensversicherungen, Riester-Renten und andere Formen der privaten Altersvorsorge von den Börsen abhängig. Durch den Absturz der Börsenkurse haben sie inzwischen viel Wohlstand verloren. Bis Mitte März waren es rund 20 Milliarden Dollar weltweit. Doch damit nicht genug. Die Börsen wären im Kapitalismus nicht das, was sie sind, wenn nicht die Gewinne der einen die Verluste der anderen wären. Längst spekulieren vor allem US-amerikanische Hedgefonds mit sogenannten Leerkäufen auf sinkende Kurse. Sie leihen sich heute für Milliardensummen Aktien oder andere Wertpapiere und verkaufen diese sofort wieder zum aktuellen Kurs. Aufgrund der großen Menge an Wertpapiere fallen sofort die Kurse der Wertpapiere. Dann kaufen die Spekulanten sie morgen zu einem sehr viel geringeren Kurs zurück, als sie diese einige Tage zuvor verkauft haben. Einige Hedgefonds strichen damit zweistellige Milliardengewinne ein. Frankreich, Spanien, Italien und Belgien haben solche Leerkäufe längst verboten. Deutschland, Großbritannien und USA allerdings nicht. Fazit: In Zeiten einer tiefen Krise können hohe Wohlstandsverluste und Spekulationsgewinne an Börsen nur verhindert werden, wenn sie genauso geschlossen werden wie andere Handelshäuser und Geschäfte. Was nach dem 11. September 2001 richtig und möglich war, muss auch in der Corona-Krise möglich sein. Wir fordern: Schließ das Casino. Jetzt. Ähnlich wie es hier in Spanien geschehen ist, in Altenpflegeheimen erreichen uns auch Schreckensmeldungen aus Deutschland. In einem Wolfsburger Pflegeheim sterben 15 Menschen am Coronavirus. Das Heim ist auf Demenzkranke spezialisiert. Wie schon in Würzburg wirft der Fall die Frage auf, wie Bewohner in Pflegeheimen gegen das Virus geschützt werden können. Das Wolfsburger Heim versucht nun verzweifelt, die Infizierten von den Nicht-Infizierten zu trennen. Alle positiv Getesteten werden in die dritte Etage verlegt, die durch Schleusen vom Rest des Heimbetriebs getrennt wird. Den Plan, einen Teil der Bewohner zu evakuieren und in ein leerstehendes Hotel zu verlegen, hat der Krisenstab wieder verworfen. Adidas, H&M und Co. wollen vorerst keine Miete mehr zahlen. Klassenkampf? Es geht darum, wer die Zinsen zahlt. Die Politik ist empört. Handelsketten wie Adidas, H&M oder die Schuhkette Deichmann wollen vorerst keine Miete mehr für ihre Läden zahlen, die im Zuge der Corona-Epidemie geschlossen wurden. Dies sei unanständig und nicht akzeptabel, wetterte CDU-Justizministerin Christine Lamprecht. Und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU ließ wissen, er sei sehr enttäuscht, denn Mieten sollen nur gestundet werden, wenn sich die Mieter durch die Corona-Krise in existenziellen Nöten befinden. Adidas hingegen verbuchte im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn. Das Verhalten der Premium-Mieter sieht zunächst wie ein Klassenkampf von oben aus. Es wirkt, als bereicherten sich Großkonzerne erneut skrupellos. Doch so einfach ist es nicht. Urteilt die Taz. Zunächst einmal, die Vermieter von Gewerbeimmobilien sind meist ebenfalls Großkonzerne. Dazu gehören Lebensversicherungen, Banken, Fonds und börsennotierte Immobilienkonzerne. Sie alle haben großflächig in Einkaufszentren und Ladenzeilen investiert. Etwas überspitzt formuliert. Adidas kämpft jetzt gegen andere Großkonzerne wie die Allianz, wenn es um Mietzahlungen geht. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Homepage des Spiegel von heute. Da gibt es die Meldung, dass Berliner Flughäfen bis zu 300 Millionen Euro Staatsknete erhalten. Und zwar müssen sie auf Staatshilfen zurückgreifen. In Niedersachsen gibt es einen Aufnahmestopp in Pflegeheimen und die Regierung bleibt bei ihren strikten Maßnahmen. Dann das Königreich in der Notaufnahme. Der britische National Health Service gilt als marode, unterfinanziert und handlungsunfähig. Nun könnte das Coronavirus zum Kollaps führen, schreibt der Spiegel. Italiens Regierung verteilt jetzt Lebensmittel an Bedürftige. Die Chinesen verstehen nicht, warum die Europäer keine Maske tragen und in Paris darf man nur mit Passierschein auf die Straße. Laufend ändern sich die Maßnahmen und die Hilfsmaßnahmen in aller Welt. Eine besonders niederträchtige Art, mit dem Coronavirus in schwierigen Zeiten umzugehen, hat der Multikonzern Red Bull gezeigt. Red Bull wollte Max Verstappen mit Coronavirus infizieren, um für die Formel-1-Saison gerüstet zu sein. Der Motorsportberater von Red Bull wollte seine Fahrer absichtlich mit SARS-CoV-2 infizieren, damit diese Immunität entwickeln. Die Idee war, dass wir ein Camp veranstalten, wo wir diese doch etwas tote Zeit geistig und körperlich überbrücken. Dann wäre es natürlich ideal, dass dann die Infektion kommt, sagte Marco in einem Videointerview mit dem österreichischen TV-Sender ORF. Das sind alles junge, starke Männer in wirklich guter Gesundheit. Damit wäre man dann, wann immer es losgeht, gerüstet. Und man kann für eine wahrscheinlich sehr harte WM, wenn sie einmal beginnt, gerüstet sein. In die Tat umgesetzt wurden die Pläne aber nicht. Markus habe die Idee im kleinen Kreis ausgesprochen, sei aber auf Widerstand gestoßen. Sagen wir so, es ist nicht positiv aufgenommen worden. Die Tagesschau in 100 Sekunden am heutigen Montag, dem 30. März 2020, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wirtschaftsweise erwarten Rezessionen. Wegen der Corona-Pandemie werde die deutsche Wirtschaftsleistung kräftig sinken. Die Ökonomen rechnen in einem Sondergutachten mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts von bis zu 5,4% im Gesamtjahr. Das wäre der schwerste Konjunktureinbruch seit der Finanzkrise 2009. Bayern verlängert Ausgangsbeschränkungen. Sie gelten nun bis zum Ende der Osterferien am 19. April, sagte Ministerpräsident Söder. Der Wohnort darf damit nur zu Anlässen wie Arztbesuchen, Arbeitswegen oder dringenden Einkäufen verlassen werden. Bisher waren die Beschränkungen bis zum kommenden Freitag befristet. Niedersachsen ordnet Aufnahmestopp für Pflegeheime an. Ausnahmen gebe es nur für Einrichtungen, die eine 14-tägige Quarantäne für neue Bewohner garantieren könnten, sagte Landessozialministerin Reimann. Hintergrund sind die Ereignisse in einem Wolfsburger Pflegeheim. Dort konnte sich das Coronavirus offenbar ungehindert ausbreiten. 17 Menschen starben. Österreich verschärft Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Voraussichtlich ab Mittwoch sollen alle Supermarktketten am Eingang Schutzmasken verteilen, die von den Kunden verpflichtend getragen werden müssen. Das teilte Bundeskanzler Kurz mit. Zudem sollen gefährdete Gruppen künftig noch besser geschützt werden. Neues Datum für Olympische Spiele in Tokio. Sie sollen im kommenden Jahr am 23. Juli eröffnet werden und am 8. August enden. Das bestätigten das Organisationskomitee der Spiele und das IOC. Die Sommerspiele sollten eigentlich in diesem Jahr stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie verschoben. Das Wetter. Morgen in der Westhälfte meist freundlich, zum Teil auch länger sonnig und trocken. Im Osten und Südosten wolkig, nur vereinzelt Schneeschauer, bevorzugt im südöstlichen Bayern. Höchstwerte 0 bis 11 Grad. Ein weiterer Gastbeitrag zum Thema Coronavirus-Krise in Spanien, gefunden auf der heutigen ARD-Homepage. Spanien ist seit heute praktisch lahmgelegt. Ab sofort gilt eine verschärfte Ausgangssperre. Beschäftigte, die nicht in wesentlichen Sektoren tätig sind, müssen zu Hause bleiben. Alle nicht lebenswichtigen Unternehmen werden geschlossen. Spanien ist nach Italien weiterhin das Land in Europa mit den meisten Corona-Fällen. Die Zahl der Infizierten stieg nach Regierungsangaben auf mehr als 85.000. Mehr als 7.000 Menschen starben. Die Wirtschaft im Winterschlaf, titelt eine Zeitung. Die ohnehin schon strengen Straßenkontrollen werden jetzt noch verschärft. Passieren darf nur, wer im Krankenhaus oder im Supermarkt arbeitet, im Elektrizitätswerk oder in der Apotheke. Alle anderen Arbeitnehmer müssen ab morgen zu Hause bleiben. Wir müssen es erreichen, dass bis zu den Osterferien die Mobilität im ganzen Land so heruntergefahren bleibt, wie es jetzt auch an den Wochenenden der Fall war. Mit der Nachschärfung der Ausgangssperre versucht die Regierung, den Anstieg der Neuinfektionen zu bremsen. Die Flaggen wehen auf Halbmast. Spanien ist nach Italien das am stärksten betroffene Land in Europa. Vor allem die Krankenhäuser sollen entlastet werden. Dort arbeitet das Personal schon seit Wochen am Limit. Die Infektionen breiten sich sehr schnell aus, weil wir nicht mehr genügend Schutzkleidung haben. Für Krankenschwestern und Pfleger gibt es ein bisschen mehr, aber für die Ärzte kaum was. Also stecken sich viele Ärzte an. Die Neuregelung soll bis Ende nächster Woche gelten. Danach kommen die Osterfeiertage. Was die Zahl der Neuinfektionen angeht, hofft die Regierung, dass sich die Lage irgendwann in diesem Zeitraum zum Besseren wendet. Unter dem Hashtag Was wirklich wichtig ist, gibt die kapitalismuskritische Organisation ATTAC eine Erklärung ab. Menschen retten, nicht Steuertrickser und Klimakiller. Krisenprogramme müssen sozialökologischen Umbau befördern. Die Corona-Krise gefährdet nicht nur die Gesundheit vieler Menschen, sie wirkt sich auch äußerst negativ auf die Wirtschaft aus. Gerettet werden muss aber nicht die Wirtschaft. Gerettet werden müssen alle Menschen, die Güter und Dienstleistungen benötigen, damit sie nicht ins Nichts fallen. Dazu gehören neben abhängig Beschäftigten, kleinen Selbstständigen und Hartz-IV-Beziehern, Bezieherinnen auch Obdachlose, Geflüchtete und andere prekär lebende Menschen. Die Krise zeigt, wie instabil unser Wirtschaftssystem ist, erklärt ATTAC. Das Virus zerstört ja keine Produktionsanlagen, sie stehen jetzt teilweise still. Aber weit ausgedehnte Produktionsketten, geringe Finanzreserven der Unternehmen und Selbstständigen sowie ein Finanzsystem, das in der Krise selbst Geld braucht, statt es zu verleihen, bringen bereits nach ein paar Tagen das ganze System ins Wanken. Damit ist wieder der Staat als Helfer in der Krise gefragt. Wie immer muss er antizyklisch agieren und mit großen Rettungspaketen für wirtschaftliche und finanzielle Stabilität sorgen. Die jetzt nötige wirtschaftliche Stabilisierung muss mit Klimaschutz und dem ökologischen Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur einhergehen. Es ist zu prüfen, welche Branchen und Unternehmen unter welchen Bedingungen gerettet werden und welche geschrumpft oder kontrolliert abgewickelt werden sollten. Statt jährlich hunderte Milliarden Euro in fossile Industrien zu stecken, müssen diese umgelenkt werden in eine sozial und ökologisch nachhaltige, regionalisierte neue Wirtschaft. Veraltete Produktions- und Konsumptionsweisen wie die überdimensionierte Autoindustrie, die Massenproduktion kurzlebiger Wegwerfartikel oder häufige Flugreisen und Kreuzfahrten dürfen nicht künstlich am Leben erhalten werden. Und die Krisenmaßnahmen dürfen nicht von der Allgemeinheit bezahlt werden. Starke Schultern müssen mehr tragen, zumal Vermögende und große Konzerne von den vergangenen Boomphasen überproportional profitiert haben in Form von hohen Einkommen und Gewinnen, steigenden Börsenkursen und niedrigen Steuern. Die in Jahrzehnten immer weiter verstärkten ökonomischen Ungleichgewichte müssen ausgeglichen werden. Die drängendsten Maßnahmen sind: erstens, jeder Mensch muss bis auf weiteres Anspruch haben auf monatliche Geldleistungen in einer Höhe, die ein würdevolles Leben ermöglichen. Zweitens, alle Krisenprogramme und öffentlichen Investitionen müssen den sozial-ökologischen Umbau begünstigen. Drittens, jetzt müssen die Weichen gestellt werden für eine gerechte, international koordinierte Steuerpolitik. Dazu gehören höhere Spitzensteuersätze und die Abschaffung der Abgeltungssteuer, die Einführung einer Gesamtkonzernsteuer mit globalen Mindeststeuersätzen, Der konsequente Kampf gegen Steuerhinterziehung, Flucht und Vermeidung. Viertens, die öffentliche Daseinsvorsorge muss gestärkt werden, angefangen beim Gesundheitssystem. Bereits privatisierte Bereiche der Daseinsvorsorge müssen wieder demokratisch vergesellschaftet werden. Fünftens, eine staatliche Unterstützung von Unternehmen kann nur gegen Beteiligung am Eigenkapital gewährt werden und ist an Bedingungen zu knüpfen. Sechstens, dem Risiko der Erhöhung des Zinsniveaus für die Unternehmensfinanzierung ist entgegenzuwirken. Siebtens, der Zahlungsverkehr muss aufrechterhalten bleiben, auch wenn Banken in Schieflage geraten. Achtens, Krisenfinanzspekulationen sind durch geeignete Maßnahmen einzudämmen. Und neuntens, krisenbedingte Übernahmen und Zerlegungen von Unternehmen müssen verhindert werden. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt. Und sie schwebt

Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Das Virus wurde speziell entworfen, um alte Menschen in Massen zu töten, um die Rentenkassen zu entlasten. Tod den Alten heißt hier das Motto. Wir werden Milliarden einsparen an Rentenzahlen. Theorie Nummer 5. Meteoriten haben das Virus aus einem fremden Sonnensystem eingeschleppt. Es ist sozusagen vom Himmel gefallen. Theorie Nummer 9. Gott straft die Menschheit mit neuen biblischen Plagen wegen ihrer Sünden. Ein modernes Sodom und Gomorra spielt sich gerade vor unseren Augen ab. Nur wer Gottes Gebote befolgt und auf den Pfad des Glaubens zurückkehrt, wird der Hölle des Virus entkommen. Nur die Gläubigen werden sich retten, aber die Ungläubigen werden vernichtet werden. Was man weiß, Russland ist schuld. Das ist wie das ehemalige SARS-Virus. Hey, Spaniens Geheimdienst, CNI, hat in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Geheimdienst die Coronavirus-Krise inszeniert, um diese separatistischen Bewegungen in ihren Ländern zu schwächen. Von daher ist es schwierig, este Virus, Lorenzo Ramos. Die klassische Grippe. Dieses Virus werden wir besiegen. Ja, ja, die Worte dieses Virus wurden in Gelb vom Ministerium in Madrid geschrieben. Gelb, das ist unsere Farbe, das ist die Farbe des Independentismus, das ist die Farbe der Proteste wegen unserer politischen gebratene Fledermäuse. Deutsche Krankenhäuser sind die Pharmaindustrie in Zusammenarbeit mit Bill Gates und der Familie von Dick Cheney hat das Virus in Umlauf gebracht und gleichzeitig einen Impfstoff entwickelt, der schon bald überteuert auf den Markt geworfen wird. Dann können wir uns blöd zahlen. Die Bilder, die ja, und der alte Schlingel David Icke und seine Reptilienmenschen aus dem Paralleluniversum. Vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, die Queen of England und Christine Lagarde. Als Reptilienwesen, die uns versklaven. Garantiert aber super Gänsehautmomente. Einzelzimmern, wie sie uns zur Verfügung stehen, isolieren können. Ein neuer Virustyp ist entstanden und konnte Menschen infizieren. China hat in einem gigantischen Filmstudio die Corona-Krise als Reality-Serie produzieren lassen. Und alles sieht dermaßen echt aus, dass die Weltöffentlichkeit sich hat täuschen lassen. Sogar Wei Wei ist auf die Geschichte reingefallen. Die fressen doch alle Schlangen, Gürteltiere, Schuppentiere, Lurche, Maulwürfe, Echsen. Einen Notstand wie diesen gab es noch nie. Die Epidemie legt ganze Volkswirtschaften lahm. Regierungen und Zentralbanken versuchen mit allen Mitteln den Kollaps des Systems zu verhindern. Wie lange lässt sich die Zwangspause durchhalten? Gebratene Mandelschenkel. Ja, das sind herrliche Zeiten für Spekulanten. Boots Weinstein. Wenn die Wirtschaft taumelt, ist er nicht weit. Als Starhändler der Deutschen Bank verzockte er mit seinem Team zur Zeit der Finanzkrise 1,8 Milliarden Dollar. Musste gehen, gründete dann den Hedgefonds Saba. Seither versucht er sich als Krisenprofiteur und spekuliert mit Kreditausfallversicherungen, sogenannten Credit Default Swaps, CDS, darauf, dass Firmen pleite gehen. Das Geschäft lief mittelprächtig. Die Pleitezahlen waren überschaubar in den vergangenen Boomjahren. Jetzt ist Weinstein wieder voll im Business. Zu Beginn der Corona-Krise hat er CDS gekauft, um zu profitieren. Wenn Touristikfirmen wie Royal Caribbean Cruisers und United Airlines in Schwierigkeiten geraten, seit Jahresbeginn hat sein Fonds 67% gewonnen. Weinsteins Glück ist das Elend der anderen. New York, London, Frankfurt, Tokio. Rund um den Erdball fliehen Anleger aus allen möglichen Anlageklassen, um flüssig zu bleiben. Aktienkurse stürzen ab. Wertpapiere aus Schwellenländern brechen ein. Gold, Silber. Selbst US-Staatsanleihen geraten so stark in Turbulenzen, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve eingreifen musste, um zu verhindern, dass der Markt einfriert. Cash ist im Moment der einzig sichere Hafen, sagt Jochen Felsenheimer. Und der muss es ja wissen. Er ist Gründer des Münchner Hedgefonds Chaya. Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten. Noch beschwichtigen Notenbanker und Politiker eine Finanzkrise wie 2008 mit Bankenpleiten und Verstaatlichungen sei nicht absehbar. Was sollen sie auch anderes sagen, ohne die Märkte zu erschüttern? Die größte Gefahr für die Banken geht von Firmen aus, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Die Politik des billigen Geldes, die Möglichkeit für Unternehmen, sich zu nie dagewesenen Konditionen zu verschulden, das Wachstum, das zu enormen Teilen auf Pump geschah, das alles fällt jetzt auf die Wirtschaft zurück wie ein Bumerang. Der DAX stürzt ab. Die Seuche trifft die Lufthansa hart, hart. Kaxen. 700 von 763 zum Lufthansa-Konzern gehörenden Maschinen werden stillgelegt. Allein diese Zahl, die Konzernchef Carsten Spohr verkündete, zeigt das Ausmaß der größten Krise in der Geschichte des Konzerns. China hilft, China hilft! Vor kurzem noch als Vorzeigeunternehmen galt. Wir befinden uns sozusagen im Kriegszustand. Jetzt muss die Armee ran. Die Lufthansa bedient nur noch 5% des ursprünglich geplanten Programms. In den Vororten der Riesenmetropolen kommt es zu Plünderungen. Morden und Brandschatzen ziehen Jugendbanden in Rudeln durch die Straßen und verbreiten Angst und Schrecken. Ey, die haben ein Waffenarsenal der Bundeswehr aufgebrochen und sich eingedeckt. Die schießen jetzt zurück. Sollen sie doch ruhig alle verrecken. Bundesseuchenamt, kommen Sie bitte mit. Ein Trupp von Soldaten mit Gasmasken und ABC-Schutzkleidung holt die Menschen aus ihren Wohnungen und bringt sie in die Quarantänelager auf der Insel. Diese verfluchten Schlitzhaufen haben uns ihren fucking Chinese-Virus auf den Hals gejagt. Ja, jahrelang minderwertige Waren aus China gekauft, haben ganze Produktionsketten von lebenswichtigen Produkten den Chinesen aus Profitgier überlassen. Das rächt sich jetzt eben. Schrott! China liefert Schrott, Müll, überflüssigen Ramsch, der zudem noch hochgiftig ist. Schuppentiere in Süß-Sauersoße. Im Königlichen Staat werden Sie die Immunisierung geschickt gegen das Virus eingepflanzt bekommen. Haben Sie Geduld. Die historischen Schaltkreise machen Klick. Plötzlich sind wir alle wieder im Mittelalter. Die Kreuzfahrer packen pestverseuchte Leichenteile auf die Wurfschleudern und schießen sie ins Innere der Maurenfestung. Da habt ihr ein kleines Geschenk für euren Gott. Leerkäufer Bob ist im Win-Win-Rausch. Er setzt auf fallende Kurse und macht jede Stunde 3 Millionen Dollar. Und das seit 8 Tagen. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Die Chinesen lachen sich gerade tot. Da habt ihr euren Kapitalismus. Liebesgrüße aus Wuhan. Noch niemals in der Geschichte der Menschheit hat ein beschissenes Individuum so viel Milliarden in so kurzer Zeit an einer beschissenen Seuche verdient. Ich bin Beherrscher aller der Obrigkeit zum Hohne. Ich bin der bleiche Sensenmann und trage eine Krone. Niemals ich verretten kann, niemanden, den ich schone. Und wer mir dies nicht glauben will, der glaubt, wenn ich ihn hole. Gestalt bleibt unsichtbar für jeden. Auch seid ihr blind, steh ich vor euch in euren blutigen Fäden. Ihr kämpft mit mir, solange ihr lebt. Ich sieg in jedem Falle. So ihr von manchem mich vertreibt, hol ich mir morgen alle! Nein! wandernde Gestalt bleibt unsichtbar für jeden. Auf bleibt ihr blind, steht vor euch in euren blutigen Fäden. Ihr kämpft mit mir, solange ihr lebt. Ich sieg in jedem Falle. So ihr von manchem mich vertreibt, hol ich mir morgen alle! Zum Ende des heutigen Niemandslandes, wie immer, unsere Filmempfehlung. Kino kann man im Moment nicht sagen. Wir hoffen, das wird bald wieder gehen und wir werden wieder in die Kinos strömen können, alle Kinofans. I Am Legend. Der Film zur Situation, naja, nicht ganz, aber wir hoffen auch, dass es nicht so weit kommen wird. Aber ein gut gemachter Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2007, I Am Legend, ich bin Legende, mit Will Smith in der Hauptrolle. Vorlage für das Drehbuch ist der Roman Ich bin Legende von Richard Matheson. Dieses Thema wurde bereits in The Last Man on Earth, Der Omega-Mann und später in I Am Omega verfilmt. Tag 1001. Mein Name ist Robert Neville. Ich bin ein Überlebender in New York City. Der Film, wie gesagt, aus dem Jahr 2007, ist 100 Minuten lang. Der Regisseur ist Francis Lawrence, das Drehbuch ist von Mark Protosevich und Akiva Goldsman und die Schauspieler sind Will Smith als Robert Neville, Alice Braga als Anna, Charlie Tehan als Ethan, Dash Mihok als Alpha und viele mehr. Kurz zur Kinoversion. Im September 2012 scheint der Virologe Lieutenant Colonel Dr. Robert Neville der letzte lebende Mensch in New York City zu sein. 3 Jahre zuvor hat Dr. Alice Crippen ein Masernvirus modifiziert und damit ein Heilmittel gegen Krebs mit einer 100%igen Erfolgsquote gefunden. Jedoch mutierte das Virus und tötete 5,4 Milliarden Menschen. I'm not infected, please! Nothing happened the way it was supposed to happen. 6 billion people on Earth when the infection hit. Von den 600 Millionen Überlebenden erweisen sich nur 12 Millionen als immun. Die restlichen Überlebenden entwickeln zunächst Symptome, die der Tollwut gleichen, degenerieren aber bald in einen tierähnlichen Zustand, getrieben von Hunger und blinder, grenzenloser Aggression gegen Nicht-Infizierte. Ihre Haut wird haarlos und heller und sie verstecken sich tagsüber in Gebäuden, da sie sehr schmerzempfindlich auf UV-Licht reagieren. Sie entwickeln einen höheren Puls, schnellere Atmung und Stoffwechsel sowie eine erhöhte Körpertemperatur. Robert, der seine Frau Zoe und seine Tochter bei einem Hubschrauberunfall während der chaotischen Evakuierung Manhattans im Dezember 2009 verloren hat, ist ebenfalls immun. Schuldbewusst ist er am Ursprungsort der Katastrophe, dem sogenannten Ground Zero, geblieben und versucht mit Experimenten an infizierten Ratten ein Heilmittel gegen das Virus zu finden. Sein Tagesablauf besteht aus täglichen Wanderungen durch das leere, verfallene Manhattan, um Vorräte aus verlassenen Häusern zu sammeln und Hirsche zu jagen, die in die Stadt gewandert sind. Penibel achtet er darauf, vor Sonnenuntergang sein Haus zu erreichen und dessen Standort nicht zu verraten. Täglich sendet er einen Radiofunkspruch auf der Suche nach Nicht-Infizierten mit der Instruktion, ihn mittags am South Street Seaport zu treffen. Seine Einsamkeit wird nur von seiner Schäferhündin Samantha gemildert und durch die Kommunikation mit Schaufensterpuppen, die er selbst vor und in einer Videothek aufgestellt hat. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, erzähle ich jetzt nicht weiter, wie die Geschichte weiter und auch nicht, wie sie zu Ende geht. Ich kann den Film empfehlen. In der jetzigen Situation hat er natürlich ordentlich Gruseleffekt, aber er ist auch sehr unterhaltsam, vielleicht sogar sehr prophetisch und vielleicht auch, und da hoffe ich, dass wir das richtig verstehen, eine Warnung für uns alle. Sowohl für unsere Politiker, als auch für unsere Mediziner, als auch für unsere Militärs, als auch für unsere Verantwortlichen in den einzelnen medizinischen Kliniken und Krankenhäusern. Das war's für heute im Niemandsland, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verabschiede mich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war die dritte Sendung mittlerweile aus der Ausgangssperrezeit, aus dem Confinamiento. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, viel Glück, unterhalten Sie sich gut, seien Sie glücklich, seien Sie gut zueinander und seien Sie solidarisch und helfen Sie, gemeinsam das Virus zu besiegen. Bleiben Sie also zu Hause. Wenn Sie rausgehen, legen Sie Mundschutz und Handschuhe an und waschen Sie sich natürlich die Hände. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Tschüss, agur, adeo, bis nächste Woche. Yo. Ich bin nicht infiziert, ich bin nicht infiziert, bitte. Nichts ist so gelaufen, wie es sollte. Es gab 6 Milliarden Menschen auf der Erde, als die Infektion ausbrach. Ich bin ein Überlebender in New York City. Ich bin jeden Tag am South Street Seaport um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht. Gut geschlafen? Ist dein Gemüse. Nicht nur rumschubsen. Ist es. Das ist kein Spiel. Morgen, Hank. Ich bin die G-Titel schon halb durch.